Zunächst nach Ost-Berlin. Liebe Freunde und Genossen, meine Damen und Herren. 7. Oktober 1989. Es lebe der 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Zum Sozialismus gäbe es keine vernünftige Alternative. Sozialismus und Frieden, auch im 5. Jahrzehnt, das neue Beweis, die Arbeiter und Bürger. Glauben Sie daran oder sind das für Sie nur schöne Worte? Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben. Das ist schon erforderlich, um unsere Republik vor Räubern zu schützen. Wäre es nicht vorstellbar, dass das noch die schrillen Töne nach außen sind, im Innern aber hinter den Kulissen sich doch etwas verändern könnte? Verfluchtes Licht von Lukas Holliger. Komposition Andreas Bernhard. Regie Marc Ginzler. Aus dem Weg! Hey! Säufer! Ach, selber Ratte! Urs! Hä? Du hast ja Diensthosen an. Ja, 15 Jahre noch, dann schenke ich sie dir. Verflucht. Glut? Ja. Boah, jetzt kenne ich dich erst. Verdammt dunkel. Du hast mich gerade um 200 Franken Finderlohn gebracht. Hä? Hier, die Katze ist weg. Ach, das stimmt. Du lebst von Katzen. Ich finde jede. Und du? Und Tess? Gibt's denn noch? Es ja, sind Finger nein. Wo sein Ehering war, steckt jetzt eine Titanprothese. Klack, klack. In jeder Sitzung auf dem Glastisch. Danke für dieses Klack, Klack, Glut. Ich werde es in der Hölle noch hören. Du stinkst ja jetzt schon nach Schwefel. Wo treibst du dich rum? Ach, willst du nicht wissen. Vorsicht, da wird's dunkler. Ja, weiß ich, da gehe ich immer kotzen. Da gehst du baden. Da fließt er rein. Mal vom Münster runter auf diesen Fluss geguckt. Ein beschissener Kreis ist das. Spuckst du rein in diesen Rhein, kehrt dein Saft ein paar Stunden später schmutziger zurück. Ihr dreht euch mal wieder im Kreis? Wir sind unter die Journalisten gegangen, alter Kollege. Liest du keine Zeitung? Wir bitten die Basler um Hinweise. Ich schreibe nächtelang Pressetexte statt Haftbefehle. Der Fall Hanna Finzi. Hoppla, ein Leser. Komm, wir setzen uns drüben in mein Auto. Sitzen ungern. Hab heute einen Tritt in den Arsch bekommen, nicht von Hess wie du. Ein Kranführer, der mich für einen Penner hielt. Sicherheitsabstand, Urs, wann dämmert dir das? Und du, du hast plötzlich eine Lichtallergie. Bewegst dich nur nachts und jagst vermisste Katzen. Hör mal. Ich schwöre, das ist das, was man über dich munkelt. Ich mag die einsamen Geräusche in Hinterhöfen, wenn um 2 Uhr morgens noch jemand Essensreste aus dem Mülleimer kratzt. Oh, weia. Habt ihr geprüft, ob es zu dem Hilfsarbeiter einen Zusammenhang gibt? Mein Gott, hast du die Zeitung auswendig gelernt? Man setzt sich endlich ins Auto, sonst geh ich. Ey, komm. Hier kann uns jeder sehen. Na, ist doch stockfinster, Mann. Wie lange noch? Du, weißt du, wie wird ein Pistolenschuss auf den Ehering von Hess nennen? Was ist jetzt mit dem Hilfsarbeiter? Nicht Tellsgeschoss, Freudsgeschoss. Warum die neuen Schuhe im Spind des Hilfsarbeiters? Urs. Du rauchst im Auto. Da kann ich eine. Nur ein Beziehungsdelikt? Du musst mörderisch verknallt gewesen sein an die Frau vom Chef. Der Schuss hat sich gelöst, das weißt du. Ja. Du, ich verdächtige dich nicht, Glut. Ich vermisse dich. Deine Spürnase. Boah, seit wann rauchst du solchen Mist? Im Fall Finzi sind wir wirklich am Ende unseres Lateins. Geh schlafen, Urs. Übrigens, Jasmina ist seit deinem Schuss nicht mehr mit Hess zusammen. Gewusst? Sie ist vom Dienst suspendiert, weil sie es nicht interessiert. Total abgetaucht, die Frau. Interessiert mich nicht. Ich weiß, wo sie jetzt wohnt, Knut. Ihre Nummer, wenn du den Mörder von Hannah Finzi findest. Ja? Wo fährst du hin? Nachtigallenweg 7, oder wohnst du da nicht mehr? Wer sagt, dass ich jetzt schon nach Hause wollte? Gute Nacht, Urs. Deine Spürnase gegen ihre Telefonnummer, Knut. Gute Nacht, Zelle. 35 19 24 und da drüben ist eine Telefonkabine. Jetzt zähle ich auf dich. Hier, du schläfst sicher. Ich hab Zeller getroffen, ja. Ihr tappt bei diesem Farmermord im Dunkeln, wie ich höre. Wenn ich was tun kann. Ich sitze jede Nacht im Metro. Bahnhofsunterführung, andernfalls. Finn, Findelmann, Finzi, Hanna und Hans Wirz. Gottesackerweg 11. Mann, Urs, hast du einen Hausschlüssel verloren? Diese Finzi, falls es dich interessiert, sie wurde im Kopierraum des Direktorentrakts der Zonders AG erschlagen. Davon steht nichts in der Zeitung. Wenn General Moritz Jasper von der Zonders AG nicht will, dass etwas in der Zeitung steht... Dann steht es nicht in der Zeitung. Genau. Moritz Jasper hat sich eingeschaltet. Geh schlafen, Urs. Zuerst noch ein bisschen kotzen. Gute Nacht. Gute Nacht. Mit Afrikas und die schwarzen Organisation ANC auf eine gemischtrassige Übergangsregierung. Das wird den Druck noch größer machen. Und der Druck ist bereits jetzt groß genug. So groß, dass gestern Abend in Leipzig Tausende spontan auf die Straße gingen. Nach dem traditionellen Montagabendgebet in der Nikolaikirche... Ey, verflucht, Urs, du nervst. Bevor ich kotze, hattest du jetzt eigentlich was mit der Hess oder hattest du nichts mit der Hess gehabt? Geh schlafen. Du warst mein bester Kollege. Hess hätte dich nie feuern dürfen, aber du musstest ja unbedingt auf ihn feuern. Zum letzten Mal. Der Schuss hat sich gelöst. Der Abzug meiner Dienstwaffe war defekt. Red weiter, ich geh kotzen. Schon früh am Morgen formierte sich der kilometerlange Demonstrationszug. So viele Menschen wie nie zuvor für demokratische Reformen auf die Straße gegangen. Über 1000 Menschen. Insgesamt etwa 2000 Demonstranten. Mehr als 10.000 junge Leute. Heute waren es noch 500. Gestern Abend waren es 70.000. Nach Schätzungen bis zu 1 Million Menschen teilnahmen. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Hier war doch eine Nachtapotheke. Jetzt nicht mehr, wie Sie sehen. Ja, aber ich brauche Medikamente. Was Sie brauchen, ist eine Tracht Prügel. Ich gehe ja schon. Geht's nach Berlin? Perfekt. Ich bin übers Wochenende in Frankfurt. Die Lieferung sollte bis dahin aber auch schon eingetroffen. Ich danke dir. Scheiß Wanze. Wenn man's nicht selber macht. Hier dürfen Sie nicht parken. Ach, Sie sind auch Polizist. Sind Sie blind? Es ist Nacht. Ich störe niemanden. Meine Garage. Gehört die zufällig zum Gottesackerweg 11? Wie soll ich wegfahren? Müssen Sie wegfahren? Es geht ums Prinzip. Heiner Glut, Privatdetektiv. Ich suche Hans Wirz, Gottesackerweg 11. Kennen Sie ihn? Sie sind Herr Wirz. Was wollen Sie denn von Herrn Wirz? Sind Sie's? Hängt davon ab, was Sie von ihm wollen. Ich nichts von ihm, aber er von mir. Wirz will gar nichts. Und bei Wirz gibt's auch nichts. Seine Wohnung hat man nämlich schon vor Wochen ausgeraubt. Wirz will jetzt Nacht für Nacht einfach nur hier stehen und rauchen. Er will auch nicht den Mörder seiner Frau? Die Beule in meinem Dach müssen Sie jetzt aber bezahlen. Ich habe teuer genug bezahlt. Steigen Sie ein, los, steigen Sie ein. Wer seid ihr denn alle dauernd? Verschwindet! Ich bin einer von den Guten. Steigen Sie ein. Nein, ich bin draußen. Hier mein Ausweis. Fachverband Schweizerischer Privatdetektive. Rufen Sie dort an und fragen Sie nach Heiner Glut. Ich jage Mörder und Katzen aller Art. Okay, Witzbold. Warte mal kurz. Nicht wegfahren, verdammt! Aufbruchsstimmung in Prag. Bis in die Nacht hinein warteten die DDR-Flüchtlinge in langen Schlangen vor der Botschaft, um in die Busse zu steigen, die sie zum Hauptbahnhof fuhren. Neuankömmlinge gingen nicht mehr auf das Botschaftsgelände, sondern stiegen gleich in die Busse oder fuhren selber zum Bahnhof. Nimm. Was ist das? Das habe ich ein paar Tage nach dem Mord zwischen den Walzen gefunden, im Kopierer. Papierstau. Von Moritz Jasper, persönlich unterzeichnet. Meine Frau wollte es gerade kopieren, als sie erschlagen wurde. Kennt das die Polizei? Hau ab, schnell! Steigen Sie ein! Fahr! Fahr zur Hölle damit! Konto 680. Dankbar, wenn Sie uns gelegentlich den Eingang der Zahlung von 15.000 bestätigen. Mit freundlichen Grüßen, Moritz Jasper. Vermittlung, Organisation, Durchführung, Berliner Import-Export GmbH. Jasmina, Jasmina, klar dreht ihr euch im Kreis im Fall Finzi. Euch fehlt das entscheidende Dokument. Ich hab's. Ruf zurück. Wer ist das? Verflucht, wer war das? Verflucht, verflucht. Hey! Verflucht. Dieser Kater ist kein Rappen mehr wert. Sie hören den automatischen Beantworter von Jasmina. Ja, weiß ich. Sprechen Sie nach dem Piep. Jasmina, soll ich das Papier etwa der Schnapsnase Urs weiterleiten? Ruf zurück, verflucht. Das Ding muss zu dir. In meinem Treppenhaus rauchen schon die Schießeisen. Und das Schießen ist nicht mein Talent, wie du und dein Mann ja wissen. Seid ihr wirklich nicht mehr zusammen? Ruf zurück, Herrgott, es ist 2 Uhr morgens. Das Klingeln muss dich doch geweckt haben. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich abnehme. Ruf zurück oder ich spiele das Papier deinem Mann zu. Seid ihr doch... Zusammen? Ja, sind wir. Heiner. Wir haben getrennte Wohnungen. Das ist psychohygienischer. Morgen ist trotzdem unser 7. Hochzeitstag. Also, auf die nächsten 7 Jahre, Schatz. Auf das Spitzenteam. Du, ich will dir zur Feier des Tages was verraten. Willst du es hören? Aber halt deinen Finger ruhig. Ja. Ich bin da an einem ganz dicken Fisch. Ein Anruf von einem CIA-Mann. fax mir dieser Ami doch top secret den Bericht eines Stasi-Mitarbeiters, der dieser Tage die Zonders AG besucht. Biochemiker, offiziell. In diesem Bericht kannst du lesen, wie fasziniert er von diesen Zonders Zugangskarten mit Passfoto ist. Ja, eine kindische Witzfigur, wenn du mich fragst. Aber wann hat die CIA hier das letzte Mal angerufen, hm? Wenn du wieder bei mir einziehst, Schatz, weiche dir die Details ein. Pass doch auf. Na bravo, jetzt ist die Kerze ausgegangen. Bist du nervös? Wusstest du, dass die CIA die Stasi abhört? Ich dachte, die Stasi hört die CIA. Na, also jedenfalls hört die Stasi Moritz Jasper ab. Und Jasper soll in den letzten Jahren regelmäßig in Leipzig gewesen sein. Aha. Und weswegen? Ja, das ist alles noch im Dunkeln. Ober, unsere Kerze ist ausgegangen. Schatz, also entweder kommt dein Mann dabei jetzt ganz groß raus. Oder? Na dann, aufs Spitzenteam. Ganz groß in die Schlagzeilen kann ich da kommen, Schatz. Ganz groß. Ja. Ist doch schön. Für uns beide. Was soll denn das heißen? Die Krankenkasse zahlt das nicht mehr. Es tut mir leid. Ich habe aber keine 200. Krankenkasse. Na, kicken wir doch mal. Jasper hier. Du rufst mich um diese Zeit an? Ich wollte mich bedanken, Spahn. Unvergessliches Frankfurt. Mein Kopf flimmert und schwirrt immer noch. Begleitest du mich nach Leipzig? Heute? Nein, Spatz. Nächsten Frühling. Frühjahrsmesse in Leipzig. Da geht's immer sehr feucht-fröhlich zu. Und effizient. Da bin ich immer gut gelaunt. Das kannst du laut sagen. Aber was sag ich Hans? Wir nächtigen im Palasthotel. Blick auf den Palast der Republik. Oh ja, ich will. Ich reserviere uns also die Suite. Ich war noch nie im Osten. Dann wird... Zeit. Allerdings. Hier, Chef. Du zitterst. Hab halt noch nie einen Erhängten gesehen, Chef. Also, ich finde den Baum viel gruseliger. Diese schrumpelige Rinde, siehst du. Im Mondlicht hat sie Gesichter. Und die gucken alle dich an. Im Handschuhfach haben wir die Fahrzeugpapiere gefunden. Stimmt alles zusammen. Bravo, Tom. Dominik. Dominik. Jetzt hol dir einen Kaffeeschnaps aus meiner Thermoskanne. Dein Schlottern verdirbt mir die Laune. Danke. Einen Abschiedsbrief? Scheiße, Glut. Was machst du hier? Nachts mag ich nun mal deine Rücklichter. Das rechte ist übrigens kaputt. Gibt's einen Abschiedsbrief? Wozu? Glasklarer Fall von Suizid. Könntest du dich selber so an einem Ast aufknöpfen? Ohne dich bin ich zu allem fähig. Wieder betrunken, Horst. Das ist dieser Hilfstechniker Hans Wirz, geboren am 11. November 1950, Haustechniker bei der Zonders AG. Keine Kinder, Linkshänder, zwei Vorstrafen wegen Tätlichkeiten. Hier hängt Finzis Mörderglut. Wenn hier was hängt, dann dein Verstand aus. Geh wieder Katzen suchen. Fax mir den Bericht der Spurensicherung. Warum sollte ich? Darum. Wo willst du hin? Die Sonne geht auf. Verdammte Taschenlampe. Hätten Sie eine Zigarette für mich? Ich hab Sie gar nicht kommen sehen. Standen Sie hier schon? Nachts sind alle Katzen grau. Danke. Bitte. Sie sind nicht von hier. Ach, sieht man das schon im Dunkeln? Man sieht's mit den Ohren. Hört, hört. Vermissen Sie eine Katze? Im übertragenen Sinn. Wenn Sie verstehen, was ich andeute. Geht's etwas genauer? Wissen Sie, oft reicht schon, dass man unseren Dialekt erkennt und weiß, dass wir da sind. Das reicht den meisten. Was rauche ich da schön? Select. Dürfte ich noch eine zweite auf Reserve? Meine letzte. Sehr aufmerksam. Ich wünsche eine gute Nacht. Wie gut sie wird, haben Sie übrigens selber in der Hand, wenn Sie verstehen, was ich andeute. Gorbatschow wohl noch zuguckt. Hm? Ich kann auch wieder gehen. Ein Gewürztraminer für meinen Freund hier. Ganz schön finster. Ein unterirdisches Metro. Stammkneipe. Aber wenn es Wirts war, warum werden dann vor meiner Tür Katzen erschossen? Warum rauche ich plötzlich mit einem Ostdeutschen meine letzte Westzigarette? Hm? Das faselst du. Das Opfer Hanna Finzi ist Hans Wirts Frau. Und jetzt halte ich an deinem Bier fest. Hanna Finzi hatte eine Affäre mit Moritz Jasper höchstpersönlich, dem Präsidenten der Zanders AG. Es wird's durchgedreht. Klar ist er der Mörder. Was? Was ist das? Ein Erdbeben? Tram, Bus. Du sitzt direkt unter dem Zentralbahnplatz. Woher weißt du von Finzis Affäre mit Jasper? Wirts hat wie ein Schulmädchen Tagebuch geführt. Da, trink. Trink. Anfang September 1989. Finzi und Jasper besuchen die Frankfurter Oper, Ring des Nibelungen. Vier Wagner-Abende macht 16 Stunden Händchen halt. Zahlenfeste Recherche. Hut ab. Jedenfalls hat dieser Wirt sein Motiv. Warum hat er nicht Jasper getötet? Warum seine Frau? Hanna Finzi war keine Frau. Hanna Finzi war eine untreue Frau. Warum wusste Wirtz davon? Geheime Affären auf diesem Niveau gehen anders. Ganz schön was los da in der DDR. Die Sache stinkt, Urs. Trotzdem, ich hör auf. Ja, natürlich. So gehe ich mit dem Trinken. Bevor einer wie du aufhört, fällt die Berliner Mauer. Perestroika! Bitte in die Fresse. Redet dieser Wagis mit mir? Urs, bitte. Redest du mit mir, Wagis? Hey, du jetzt. Hey, einfach den in die Fresse. Zieh du erstmal deine Larve aus. Nein, du. Hübsch, einfach den in die Fresse. Perestroika, Mann. Bring dich ab. Hey! Du musst aufhören, verflucht! Verfluchtes Licht! Was lammert die Luft? Was flackert und flackert? Blut? Hallo? Wer ist da? Hallo? Ja, ich höre Sie doch atmen. Die armen Ostdeutschen, die wollen doch auch gute Schweizer Medikamente. Was? Ist das Wagner? Sagen Sie mir Ihren Namen. Wie sollst du mich befragen, noch wissen, Sorge tragen, woher ich kam, der Fahrt noch wie mein Name und Art. Ich hänge auf. Reicht nicht ein Aufgehängter. Wer sind Sie? Finzi ist mit Jasper nach Frankfurt geflogen. Ring des Nibelungen 16 Stunden Händchen halten. Das habe ich doch gerade schon mal gehört. Natürlich. Kommt alles schmutziger zurück. Gleich kommt der Sprung in der Platte. Jetzt. Sie haben mir diese Schallplatte vor die Tür gelegt? Ich kann auch ganz anderes vor die Tür legen. Medikamente gegen Lichtallergien, wenn Sie wollen. Und was wollen Sie dafür? Lesen Sie das Tagebuch von Wirz und machen Sie endlich Ihren Job. Ihr Kollege ist eine Flasche. Verflucht. Verflucht. In Ostberlin versammelten sich 3000 Demonstranten vor der Gethsemane-Kirche, wo am Sonntag Nacht für Nacht im Metro. Wartest du hier auf jemanden? Hier unten fühle ich mich sicher. Weißt du, was sicher wäre? Alle Basler in einen Knast. Ein riesiger Knast, so groß wie das ganze Klein-Basel. Und rundherum, wie ein Ring, der Rhein, der sich endlos in sein Knie fickt. Mein Utopia-Blut. Trink noch einen. Danke. Ich muss das Tagebuch von diesem Wirt lesen. Zwei gute Menschen gab's in meinem Leben. Dich und Isabella. Isabelle? Isabella. Deine lispelnde Assistentin? Das süße Lispeln. Für mich war sie wie eine Schwester. Jetzt putzt sie unsere Klos. Heb deinen Kopf aus, du fällst in eine Zigarette. Ich bin so einsam, Klos. Ich kauf dir eine Katze. Weißt du, was mir Isabella erzählt? Deine Haare. Dass sie morgen für morgen beobachtet, wie deine Jasmina in der Post vom Chef schnüffelt. Jasmina ist zurück? Rosinen picken, lauern auf Wissensvorsprünge, warten auf Überholmanöver. Haare. Will ums Verrecken Vorsteherin des Polizeidepartements werden. Karriere, geile Hyäne, deine Jasmina. Du Idiot. Sag mal, spinnst du? Das Bier wollte ich dir spendieren. Na ja, ist doch gut. Na, mal kicken, was heute passiert. Ich mach mir Sorgen. Brauchst du Geld? Neue Kuckum-Regelung. Feuer? Zunehmend schwieriger. Ja, ja, danke. Das ummarkieren oder verlangen die Zöllner Zutritt? Nein, nein, die sind schon zufrieden mit meiner Unterschrift. Aber seit 3 Jahren spricht jetzt alles von den Embargo-Waren. Bringt irgendwann auch unser Basler Zollverlager ins Licht. Hoffen wir, dass dieser Neue da, dieser George Bush, dass der mit dem Regendruck wieder Schluss macht. Eure Zollners AG steht in Amerika immer noch auf der schwarzen Liste. Wir sind mit Amerika immer sehr gut ausgekommen, Albert. Ich habe zudem gute Freunde in diesem Coordinating Committee. Aschenbecher? Ja, danke. Ja. Noch was? Weil ich habe eine Sitzung. Ah, Sitzung ist gut. Viel Spaß, mein Lieber. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad, cause I'm brown. Gott, hast du mich erschreckt? Was machst du hier mitten in der Nacht? Steig in mein Auto, Isabella. Hier sollte um diese Zeit niemand spazieren. Lauerst du mir auf, Glut? Das ist ein verfluchter Krachdonner da aus deinem Keller. Hip-Hop, dafür bist du zu alt. Einsteigen, hopp. Kalt hier drin. Ich schwitze. Arbeitest du? Ich muss das Tagebuch von diesem Wirt haben. Kommst du daran? Warum? Du musst es nicht zu gebrauchen. Tja, dich feuern sie, die Versager bleiben. Sag mal, stimmt es, dass Jasmina die Post vom Chef liest? Wer hat dir das... Urs. Und Urs hat dir auch gesagt, dass ich jeden Freitag im Fairy Tale bin. Stimmt es? Jeden Morgen. Ich sehe es ums Eck in der dunklen Scheibe, die spiegelt. Geniale Isabella. Lass mein Kinn los. Entschuldigung. Überhaupt... Was? Überhaupt steckt Jasmina überall ihre Nase rein. Ich hab sie mal getroffen, ich war unterwegs. Routine. Das Protokoll eines Einbruchs aufnehmen und Ziemer von vor Ort hat intensiv mit dem Einbruchsopfer gestritten, wollte dauernd wissen, woher er irgendein Dokument hatte und ob's noch mehr davon gibt. Was? Wann? Wo? Gottesackerweg 11 vor einem Monat etwa. Machst du Witze? Wieso? Das ist Finzis Adresse. Das Einbruchsopfer war Wirtz. Echt jetzt? Hast du das gemeldet? Das ist mir doch erst später aufgefallen. Da war ich jetzt schon Putzfrau. Oh Gott, Isabella. Warum machst du das überhaupt? Damit da kein Smutz ist. She like his car and he get with her. Got a black eye cause the dope man hit her. Thank you. Man fährt ja durch Basel, Frankreich und Deutschland, bis man dich mal findet. Wie hättest du mich besser nicht gefunden? Schnüffelst du mir nach? Ich habe ein Alibi. Und ein Privatleben. Du bist gefeuert. Wo willst du hin? Runter zum Rhein. In deinem Zustand? Gerade in meinem Zustand. Na, Süßer. Verschwinde. Jasmina hat schon vor dem Mord an Finzi bei Wirtz rumgeschnüffelt. Wusstest du das? Ja. Was treibt Jasmina für ein Spiel? Ja, Jasmina, Jasmina. Du bist von diesem Namen besessen. Wie ein Nachtfalter von einer Neonschrift. Jasmina. Ich brauche das Tagebuch von Wirtz. Und ich brauche 200 Franken für Medikamente. Meine Haut steht in Flammen, Urs. Hör auf, mir nachzulaufen. Du schuldest mir mindestens diese Katze. 200 Franken. Besorg mir das Tagebuch und wir sind quitt. Wir sind quitt. Ich habe dir Jasminas Nummer gegeben. Das Tagebuch, Urs. Alle Beweisstücke sind Chefsache. Seit wann? Seit Isabella das Tagebuch stehlen wollte. Siehst du die beiden Ratten dort? Wo? Was? Ich glaube, die befolgen zum Überleben mehr Regeln als Hess und du. Was willst du damit sagen? Nehmt euch in Acht. Nimm du dich in Acht, Glut. Ich habe den Mörder allein gefunden. Einen Scheiß hast du gefunden. Na, Süßer? Verschwinde. Na, na, na, na. Sieh wieder. Ihr verkommener Freund da eben. Ei, ei, ei, ei. Aber recht hat er. Nehmen Sie sich in Acht. Verschwinden Sie. Vorsicht, da wird's besonders dunkel. Hey. Reinschwimmen soll gut für die Haut sein. Scheiße. Es ist kalt. Bitte. Metro, ist Oktober, 1.34 Uhr. Hier unten fühle ich mich sicher. Unser weißt du, was sicher wäre? Alle Basler in einem Knast. Ein riesiger Knast, so groß wie das ganze Kleinbasel. Und mein Utopia-Glut. Trink noch einen. Danke. Ich muss... Ja, nicht musst du. Geile Hyäne, melde dich. Ich kenne deinen Ehrgeiz. Du kennst meine Gefühle. Zeller hängt an der Flasche. Hess überschreitet Kompetenzen. Isabella putzt. Ich schwimme im Kreis. Und du kommst jetzt sofort zu mir. Dann gebe ich dir die Dokumente und widme mich meinen Katzen. Das freut die Katzen. Das freut die Hyänen. Das freut... Verflucht. Was zum... Jasmina... Hier wird eingebrochen. Hochstraße 13. Nein, bleib am Apparat. Dominik. Ja, ich bin's, ja. Was ich dir jetzt diktiere, ist nicht mehr lange in meinem Besitz. Schreib mit. Hast du was? 27. März 88, Doppelpunkt. Telegramm, Zonderfarm Basel an Beratungsbüro für Arzneimittel, Ver-Berliner Straße 5, GDR 1054, Berlin. Hast du das? Weiter. Vermittlung. Komma, Organisation, Komma, Durchführung, klinische Prüfungen, unterstreicht das Dick, klinische Prüfungen, unterstreicht. Mit der Zahlung von 10.000 Franken werden die Kosten zur Vorbereitung der klinischen Studien vergütet. Kontonummer 68680. Hast du das? Gut, Ansprüche von Probanden wegen eintretender Gesundheitsschäden werden durch... staatliche Versicherung nach den Rechtsvorschriften der GDR unterstrichen, ausgeglichen. Ja, hast du es? So, weiter. Patientin Numero 1106, geboren 1935, verstorben nach 6 Wochen Therapie. Sektionsbericht. Patient 1238, geboren 1941, verstorben. Verflucht. Sind ja alle Türen so dick? Was zum Teufel wollen Sie dauernd? Das ist nicht die Frage. Die Polizei wird gleich hier sein. Jetzt sind erstmal wir hier. Sie wissen, was wir wollen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie geben's oder wir nehmen's. Wollen Sie einen Martini, ein bisschen Musik? Ich weiß nämlich nicht, wovon Sie sprechen. So lange Bios wissen, nicht wahr? Und Sie haben sie ja freundlicherweise zur Hand. Haben Sie etwa daraus vorgelesen? Bis zum letzten Komma. Oh, wie niedlich. Kennt der Westen keine Faxgeräte? Wenn Sie jetzt so freundlich wären? Verflucht. Danke. Und darf ich mal? Finden Sie dieses Licht nicht etwas zu hell? Man munkelt, Sie jagen jetzt Katzenblut. Vermissen Sie eine? Wie man's nimmt. Man munkelt, Sie wohnen jetzt getrennt, Sie und Jasmina. Ach, und gleich schreitet der Katzenjäger zur Tat. Warum finde ich auf dem automatischen Telefonbeantworter meiner Frau 9 Anrufe des Mannes, dem ich meine Titanprothese verdanke? Dimmen Sie das Licht, Hess, und wir kommen ins Gespräch. Titan ist hart, Holz weich und Sie sind auf dem Holzweg, Glut. Der Kopierapparat wurde am Tag des Mords in die Obhut unseres Labors gefahren. Eine Woche später kann dieser Hans Wirz unmöglich irgendwelche Dokumente darin gefunden haben. Woher hatte er die Dokumente dann? Ach, welche Dokumente denn, Blut? Ernsthaft? Alles, was wir haben, ist die Sauklaue unseres 21-jährigen Hilfspolizisten, dem Sie mitten in der Nacht irrwitziges Zeug diktierten, bevor Sie im Bad gestürzt sind. Kann ich jetzt gehen? Wann lernen Sie endlich, dass Sie mir vertrauen können? Einem Mann, dem ich den Ringfinger weggeschossen habe. Jasmina. Schöne Tür. Du kommst zu spät. 9 unbeantwortete Anrufe. Ich bin fertig mit dem Fall. Bist du mir sehr böse? Ich bin dir egal. Sag das nicht. Ich zieh mich an. Ich habe Informationen, die sind dringender als deine Kleider. Ich bin nackt. Ich auch. Die nackte Wahrheit besucht dich. Nicht kratzen, komm, entspann dich. Warum hat man dich suspendiert? Wer erzählt denn diesen Quatsch? Ich zieh mich an. Warte, warte. Mein Mann und Moritz Jasper, das ist eine Hand, musst du wissen. Die Zonders AG und die DDR, eine Hand. Jasper beliefert die DDR mit Pharmatechnik. Nix Embargo. Profit geht eben über Ideologie. Und mein Mann packt fleißig mit an. Hess, Jasper und das Basler Zollfreilager. Eine Hand. Und der Schweizer Geheimdienst guckt zu und dreht Däumchen. Solang's der Wirtschaft nutzt. Kalter Krieg, alles wiss? Nur die CIA-Glut, die lauert. Die wartet auf den letzten Beweis, verstehst du? Und dieser letzte Beweis, den hat nun zufällig so ein eifersüchtiger, gehörnter, blöder Hilfsarbeiter wie dieser Wirtz beim Rumschnüffeln in Jaspers Büro entdeckt. Kapierst du? Was? Dein Haar berührt meine Schulter. Und? Ich will mit der DDR nichts zu tun haben. Ich suche Katzen. Interessiert dich das alles nicht? Mindestens einen Körperteil scheint es sehr wohl zu interessieren. Jasmina. Ja. Komm her. Komm schon. Warum hast du ihm damals so den Ringfinger weggeschossen? Warum nicht gleich den Schädel weggeblasen? So wie du mir gerade. Das ist nicht witzig. Entschuldigung. Nein, Licht aus. Hm? Ich will nicht, dass du mich weinen siehst. Was hast du? Ich will dir jetzt die nackte Wahrheit sagen, Glut. Dieses Todesopfer. Patient 26. Du kennst die Dokumente? Lass mich ausreden. Du kennst die Dokumente, Jasmina? Ja, Wirtz hat sie mir zugespielt, noch vor dem Mord an Hannah Finzi. Dir? Patient 26, hör doch mal. War mein Halbbruder. Du hast Halbbrüder in der DDR. Was ist denn so komisch? Offizielle Todesursache, plötzlich Herztod. Aber warum hat Wirtz die Dokumente auch mir noch gegeben? Sich nochmals in Gefahr gebracht. So, Seit ich weiß, dass mein eigener Mann die Sache deckt, wünsche ich mir jede Nacht, dass deine Kugel nicht den Ehering, sondern den Ehemann getroffen hätte. Warum, mein Herr? Du hast meine kaputte Ehe erkannt und als einziger gehandelt, gut. Jetzt bring doch dein Werk zu Ende. Wie viele Motive auf diesen Hals zu schießen brauchst du noch, Kammer? Das war Freuds Geschoss. Sag dir doch alle. Komm, bring ihn um. Ich bin kein Tell. Bring ihn um. So kaputt bin ich nicht. Stimmt. Du bist noch kaputter. Und ab heute bist du im Arsch. Und in diesem Arsch wird es jetzt verdammt finster, Freundchen. Das schwöre ich dir. Entweder die oder wir. Welche Wandlung? Ein Grenz macht noch keinen Lenz. Das war immer alles noch so im Untergrund, ne? Jahrzehnte alte Verkrustung. So, wie es in unserer Verfassung vorgeschrieben ist. Sind in Wochen aufgebrochen worden. Wenn in der nächsten Woche die Regierung zurücktreten sollte, darf auf Demonstrationen getanzt werden. Der Fall stinkt zum Himmel, Urs. So ein Wirt steht nicht auf der Straße und wartet, bis ein Privatdetektiv vorbeikommt. Der hat euch schon vorher eine Kopie zugespielt. Wirtz wollte Jasper fallen sehen, so schnell wie möglich. Gehörnte Männer sind ungeduldig. Warum liefen nicht längst Ermittlungen gegen die Zonders AG? Was ist mit euch allen los? Ach, was weiß ich. Und warum hat Isabella nicht einfach gekündigt? Was macht das Putzen so attraktiv? Sie sagt, ich trinke zu viel. Läuft da was zwischen euch? Platonisch. Platonisch? Pass auf, Glüht. Du hast gesagt, das ist mein Privatleben. Und jetzt drehst du die Lampe auf mich? Willst du mir auch meinen Verlobungsring vom Finger schießen? Ihr seid verlobt. Ja. Nein. Jein. Wir sind glücklich. Was dagegen? Du hast hier vom Mitro erzählt, na bravo. Sie hat auch Durst. Es war Jasmina Glut. Sie hat Finzi getötet. Lustig. Ursli sagt, es war Wirtz. Ich geh kurz kotzen. Redet ihr schon mal weiter. Jasmina brauchte die tote Finzi für den Durchsuchungsbefehl gegen Jasper. Denn wenn Jasper und seine schmutzigen DDR-Geschäfte erstmal offen auf ihrem Schreibtisch liegen, zieht sich die Schlinge auch um den Hals ihres Mannes. Und dann ist der Weg frei. Dann steht sie als Heldin im Rampenlicht. Was ist das? Erdbeben? Das Tram. Du lispelst nicht mehr. Männer stehen nun mal auf blonde Dummchen, die lispeln. Die kann man zur Not auch mal putzen lassen. Ideale Arbeitsbedingungen, wenn du kapierst, was ich meine. Da liegt ein Typ auf dem Klo. Boah, sieht übel aus. Ich ruf besser einen Krankenwagen. Lass uns nach Hause gehen, Urs. Ich muss morgen früh raus Treppenhaus putzen. Glut, ich zähle auf dich. Ach, ist sie nicht süß. Unsere Miss Marple. Es war aber trotzdem Wirtz. Natürlich war es Wirtz. Natürlich war es Wirtz. Hier stand der Kopierapparat. Etwa hier ist es zu einem Kampf gekommen. Hanna Finzi verlor zuerst einen Schuh hier. Dann die Armbanduhr dort. Ungefähr hier wurde Hanna Finzi der tödliche Schlag verpasst. Es gibt Blut und Gehirnspritzer hier. Am Türrahmen, hier am Türrahmen. Die Spritzer zeigen von unten nach oben. Das hat Relevanz, Glut. Ja. Dann hat der oder die Täterin sie hier in diesen Gang ohne Licht geschleift. Und dann hat er oder sie den Körper über dieses Geländer gehievt und darunter geworfen. Darunter? Darunter. Und? Rückschlüsse im Moment Fehlanzeige. Wo geht's dahin? In die Hölle. In die Hölle. Der oder die Täterin ist dann all diese Stufen runter zum Opfer und hat mit Jutesäcken hier und hier und hier das Blut zusammengewischt. Weiß der Teufel, warum dieser Putzhimmel? Hanna Finzi hatte viel Fleisch am Knochen. Ah ja. 1,80 Meter, 92 Kilogramm. Hab ich gelesen. Ja, und genau darum meine Frage, Simon. Reden wir von einem Täter oder einer Täterin? Also die Frage kommt ein paar Minuten zu früh, Glut. Ich kann auch nur 5 bis 9 Bits pro Sekunde verarbeiten. Na gut, okay. Also Direktor, hältst du es für möglich, dass unsere Jasmina Hess die Täterin gewesen sein könnte? Die zierliche Hyäne? Niemals. Das würde ich spontan mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen. Allein das Runterwerfen. Es sei denn, man ist zu zweit. Zu zweit? Zu zweit. Danke, Simon. War mir ein Vergnügen. Nächstes Mal einfach bitte nicht um 3 Uhr morgens. Geht klar. Du wolltest was feiern? Ja, Schatz. Ich habe vor einer Stunde eine Razzia angeordnet. Jaspers Chefetage, sein Privatwohnsitz im Jura und die 13 Computer seiner engsten Mitarbeiter. Du sagst nichts? Ja, übernehmen wir uns dann nicht? Oh, hast du wir gesagt? Also wir sind nur eine Stadtpolizei. Unterdessen mischelt das Stasi, CIA, Interpol und was weiß ich wer noch alles mit. So hat es seit 1356 nicht mehr an Basels Mauern gerüttelt. Sag mal, wundert dich das? Immerhin liegt unser Pharmakonzern mit dem DDR-Oberpharmazierat in einem Bett. Da rollen jetzt Köpfe. Schatz, du hast Curry am Kinn. Also ursprünglich war das ja meine Story. Ohne den Mordfall, Finzi, hättest du deinen Hintern nie hochgekriegt, Albert. Ja, natürlich nicht. So ein Mordfall ist ein Geschenk. Mehr Medienaufmerksamkeit, bevor du den Knüller deines Lebens landest, geht nicht, klar. Ja, ich freue mich ja auch für dich. Danke. Prost. Prost. Bestellen wir einen Nachtisch? Ich mag das Tiramisu. Gut. 2 Creme Brûlée, bitte. Meine Zonders AG die Ausweitung auf Tschechien, Rumänien, Bulgarien ins Auge gefasst. Eine beste Verbindung, wa? Ich könnte sie auf der Zunega mit ein paar Kontakten zusammenbringen. Wir haben dort in Zermatt sozusagen einen abhörsicheren Stützpunkt. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich würde gleich mit meinem Studienkoordinator kommen. Er hat den Durchblick bei den Antidepressiva-Studien. Polizei! Zigarette aus und Hände über den Kopf! Das ganze Material hier ist beschlagnahmt. Ihr Musterschweizer kapiert's einfach nicht, hä? Wir sind doch Freunde. Halt! Stehen geblieben! Bin ich. Was ist los? Ich mach mir Sorgen, Urs. Normal ist es nicht, stimmt. Aber auch nicht abnormal. Jasmina verschwindet nicht einfach so. Hast du einen Schlüssel zu ihrer Wohnung? Seit wann brauchen wir Schlüssel? Ist auch wieder wahr. Also los. Was? Jetzt? Bin mit Isabella verabredet. Nehmen wir mit. Los, trödel nicht. Wo trefft ihr euch? Verdammt. Nicht so schnell. Du verlierst deinen Schattenglut. Ich bin's. Bitte nimm ab. Die Bundespolizei hat irgendeinen Stasi-Mitarbeiter im Hotel Basler Hof verhaftet. Der hatte da ein komplettes Abhörbüro installiert. Hast du davon gewusst? Hat das mit deiner blöden Razzia zu tun? Falls ja, danke. Jetzt belastet mich dieser Stasi nämlich. Da hat jemand die Hosen gestrichen voll. Es soll sich um hunderte, tausende ahnungslose Patienten handeln, Schatz. Jasper hat an denen seine Medikamente getestet. Mann, wie sollte ich das denn wissen? Ich hätte doch für den Schweinehund keinen einzigen Blankoschein ausgestellt. Schatz, es gibt einiges, was ich dir sagen muss. Ich habe leider einigen Mist gebaut. Ruf zurück, ja? Ich... Wenn er wüsste, dass er gerade vor der Hälfte seiner Belegschaft gebeichtet hat. Und wenn er wüsste, dass gerade die Hälfte seiner Belegschaft bei seiner Frau eingebrochen ist? Aus berechtigter Sorge. Da ist jemand! Ach, die Klotze. Jasmina! Wiederbeleben! Scheiße. Ich kann keine Kotze sehen. Jasmina! Tabletten! Sanität! Jasmina! Das ist kein Suizid. Nee. Stellt mal jemand diesen Müll ab! Bravo. Jetzt sitzen wir im Dunkeln. Wo ist denn der Lichtschalter? Kaputt! Und dann mach die Glotze wieder an. Sie kommt zu sich. Jasmina! Jasmina! Jasmina! Schau mich an, Jasmina. Wetten, das überlebt die. Das überlebt die Glut. So was habe ich im Urin. Friedhofskapellen bei Nacht. Hess. Wo? Dort. Wo? Da. In seinem Dienstwagen. Muss er uns so blenden? Hess, warum waren Sie denn nicht in der Messe? Steigt ein, ich zeig euch was. Das wird die Sache jetzt in ein anderes Licht rücken. Sie sind auch im Dunkeln geliefert, Hess. Wir haben Ihre Beichte auf Band. Nicht so hitzig, Glut. Wartet, was ich euch zeige. Höchste Zeit, umzudenken. Danke. Wir gehen lieber zu Fuß. Ich nicht, Glut. Nachtspaziergänge auf Friedhöfen sind nicht mein Ding. Steigt alle ein, verdammt. Was ich euch zeige, haut euch um. Na gut, meine Neugierde haben Sie ein allerletztes Mal. Glut, Heiner, einsteigen. Nein, ich habe meinen Wagen. Und ich kann endlich meine Medikamente holen. Ich besorg dir welche. Nein. Zum Teufel! Simon, ich glaube, ich habe gerade einen Riesenfehler gemacht. Dass du nicht mitgefahren bist? Dass ich sie hab fahren lassen. Steig ein. Wir fahren hinterher. Ich hab einen Sportwagen. Wo fahren wir uns hin? Nur Geduld in sämtlichen Dingen führt zum allerschönsten Gelingen. Wollt ihr Radio hören? Chef, was hast du vor? Da ist eine Absperrung. Ah, wirklich? Wo? Da war doch immer eine Absperrung. Wo fahren die denn hin, Glut? Schneller. Aber ist diese Straße überhaupt zu Ende gebaut? Ist das nicht diese Autobahn, die schon seit Jahren so unfertig und so hoch oben in der Luft hängt? Chef, das ist die Nordtangente, die führt ins Nichts. Ach, du kannst mich ruhig duzen, Isabella, zur Feier des Tages. Feier? Wir kommen gerade von der Beerdigung ihrer Frau. Das siehst du an meiner schicken Prothese irgendwo? Ein Ehering? Sie fahren direkt auf die unfertige Kurve, Chef. Ach, hättet ihr die Kurve lieber zu Ende gebaut? Ewig im Kreis fahren, ha? Also da kenne ich schönere Ewigkeiten. Wissen Sie was? And this is a historic night. Überglücklich, ehrlich. Es gibt's nicht. Wir dürfen in Eskalin sein. Wahnsinn war das da. Schreiber kommen. So ein Tag, der Tod. Wir sind das Volk. Wir fliehen, wir fallen. Schließ die Augen und genieß den Freispruch. Berlin wird leben und die Mauer wird fallen. Das ist ein ungewöhnlicher Moment, das will ich schon sagen. Ich will jetzt bloß erstmal drüben kicken, was los ist. Was soll ich denn drüben? Verflucht. Bleib hier. Ich schaue mir das an. Da gibt's nichts mehr zu sehen. Von diesem Chef bleibt nur Titan. Nacht, Nacht, der Herr. Was für ein Zufall. Sie, verschwinden Sie. Was haben Sie denn in der Hand? Nichts. Eben. Eben. Wenigstens habe ich mein Leben. Fast wäre ich eingestiegen. Ja, nicht wahr? Schöner geht's nicht. Lassen Sie uns Händchen halten, Herr Glut. Ost und West liegen sich heute in den Armen. Der Weltfrieden ist ausgebrochen. Schauen Sie, die Sonne geht gleich auf. Ja, verfluchtes Licht. Zum Abschluss wollen wir gemeinsam das Lied anstimmen, Einigkeit und Reich. Verfluchtes Licht von Lukas Holliger. Mit Martin Engler als Heiner Glut, Robert Dölle als Urs Zeller, Annette Strasser als Isabella, Holger Kunkel als Albert Hess, Tanja Schleif als Jasmina Hess. Sowie Elias Eilinghoff, Dirk Glodde, Florian von Manteuffel, Max Rothbart, Mario Fuchs, Andrea Bettini, Jörg Schröder, Katja Reinke und Palvi Stalder. Tongestaltung Tom Willen. Komposition Andreas Bernhardt. Regie Marc Dinsler. Produktion SRF 2017. Meine Damen und Herren, die Übertragung ist beendet.